الله أكبر فوق كيد المعتدين. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ربنا الله Wir folgen nicht irgendeinem Gesang. Wir folgen Habibullah, dem besten und den edelsten Geschöpfen auf dieser Erde. So wie wir leben, tun wir uns selber Unrecht an. Subhanallah, wir vernachlässigen Koran und Sunna. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt. Die Anbetungswürdige ist außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nur er selbst, liebe Geschwister, ist anbetungswürdig. Und ihm gehört alles und nichts ähnelt Allah wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister im Islam, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bitte Sie, mir ganz genau zuzuhören, denn wir sind keine Terroristen. Ich frage mich hier, was ist eigentlich das Ziel der Menschen, der Medien, dass man Menschen, die sich bemühen, die sich regelrecht abmühen, um zum Guten aufzurufen, dass man Menschen, die versuchen, die Kriminalität auf eine andere Art und Weise zu bekämpfen, dass man Menschen, die versuchen, nach Gottes Richtlinien zu leben, so denunziert, so durch den Kakao zieht. Ich frage mich, aus welchem Hintergrund wird das gemacht? Welche Intuition steckt dort hinter? Um mich jetzt hier mal vorzustellen. Mein Name ist Abu Bilal. Das hat jetzt mit Terror nichts zu tun oder irgendetwas in diese Richtung, sondern mein Sohn heißt Bilal und Abu bedeutet Vater. Und somit heiße ich Abu Bilal. Ich bin Deutscher und ich bin Moslem. Und ich bin kein Terrorist, sondern vom Beruf her Kriminalist. Seit 20 Jahren habe ich mich immer dafür eingesetzt, dass das Verbrechen auf den Straßen in Deutschland bekämpft wird. Und dann unter anderem habe ich Dinge bekämpft wie den Drogenhandel. In diesen 20 Jahren habe ich viele, viele Dinge gesehen. Viele grausame Dinge. Und viele Dinge, die mich wirklich zum Zweifeln gebracht haben. Was wir Menschen eigentlich wollen. Wer wir Menschen eigentlich sind. Und die größte Frage war, was kann ich dafür tun, dass diese Dinge nicht geschehen. Es ist nicht immer damit getan, dass man irgendwo hinkommt zu einem Tatort und im Endeffekt ist die Sache dann schon passiert. Ich habe mich immer gefragt, was kann ich tun? Wie kann ich dazu beitragen, dass das vorher schon im Keime erstickt, dass die Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen, Straftaten zu begehen? Denn viele wissen nicht den Ausmaß ihrer Handlungen, die Tragweite ihrer Handlungen, dass sie nämlich Opfer hinterlassen. Opfer, die nie wieder genesen. Opfer, die ständig in einem Trauma leben. Aus diesem Grund habe ich viel über mein eigenes Leben nachgedacht und war immer und stets auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem Sinn des Lebens und nach der Tatsache, beziehungsweise war immer danach bestrebt, wie ich das, was ich gesehen habe, bekämpfen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das eigentlich wissen, oder je gefühlt haben, wenn sie zum Beispiel an einen Tatort kommen und dort jemand liegt, der mehrere Menschen umgebracht hat, oder sie jemanden sehen, der ja gerade Opfer wurde eines Raubüberfalls, oder eine Frau, die gerade vergewaltigt wurde, oder Kinder, die geschändet wurden. Man kennt es nur aus dem Fernsehen. Man kennt es nur aus Filmen oder aus der Zeitung. Aber richtig, dort vor Ort zu sein, alles mitzubekommen und einen Teil seiner Seele dort zu lassen, kennen Sie das Gefühl? Ich denke wohl kaum. Diese Sachen sind von mir nicht erlogen oder erfunden. Das sind Tatsachen, die ich selber gesehen habe und die ich auch belegen kann. Und es ist nur ein Fünkchen von dem, was ich erlebt habe und was in meinem Herzen liegt. Und ein Punkt in dieser Sache ist, dass viele Straftaten mit von Muslimen oder wie man es auch sehen will, von sogenannten Muslimen begangen werden. Und genau bei diesem Punkt möchte ich hier einsteigen. Menschen wie Pierre Vogel, Menschen wie Abul Hussein oder Abu Jamal, wie sie auch alle heißen, die Dawa betreiben, also den Weg zu Gott, zum Weg Gottes aufrufen. Das sind alles Menschen, die das sehen, die das mitbekommen, was mit den Muslimen heutzutage ist, dass viele Muslime nicht so viel Ahnung haben in der Religion, dass diese Muslime nicht nur Straftaten nach dem Gesetze hier begehen in Deutschland oder auch in der Welt überhaupt, sondern dass diese Menschen auch große Sünden vor Gott, vor Allah subhanahu wa ta'ala begehen und dass dies keine kleinen Sünden sind, sondern Sünden, die sie wohl für die Ewigkeit in die Hölle bringen kann, in Jahannam. Jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, oh, dieser Mann, der tickt nicht ganz richtig. Jetzt redet er von Hölle und so weiter und so fort. Ja, ich rede von der Hölle, weil ich daran glaube. Ich glaube daran, dass wir Menschen, wenn wir Schlechtes auf dieser Welt tun, dass wir dafür bestraft werden. Aber ist das nicht auch irgendwo ein irdisches Gesetz? Ja? Schlagen Sie das Strafgesetzbuch auf, das StGB. Was steht da drin? Tust du das, kannst du das und das als Strafe bekommen, oder? Und nicht immer gehen solche Verfahren auch glimpflich aus. Oft bleiben die Opfer auf der Strecke. Und Menschen, die ich gerade genannt habe, die zum Islam aufrufen, haben alles andere im Sinn, nur keinen Terror. Und ich fühle mich, wenn man diese Menschen angreift, auch selber angegriffen. Das sind Menschen, die nachts nicht schlafen können, weil sie wissen, dass viele Menschen, dass viele Muslime Dinge begehen, für die sie für die Ewigkeit zur Rechenschaft gezogen werden können. Und das sind Menschen, die aktiv versuchen, dagegen zu steuern. Und diese Menschen werden so durch den Dreck gezogen. Ich finde das eine wahre Ungerechtigkeit. Wenn man heutzutage unsere Statistik sieht, sieht man am Ende des Jahres hier und da, diese und diese Straftaten sind begangen worden. Aber man sieht nicht diese Statistik, ja, wo drin steht, dass diese Menschen dazu beigetragen haben, dass überhaupt gar keine Straftaten entstehen. Diese Menschen, und sowohl auch ich, wir wollen keinen Terror. Wir wollen nicht irgendwie uns hier alle in die Luft sprengen. Wir wollen nicht andere Menschen unterjochen. Wir wollen nicht andere Menschen zwingen. Wo sind die Sozialarbeiter? Wo sind die ganzen Leute, die versuchen, sich darum zu kümmern? Wo sind die Menschen, die versuchen, andere Menschen mit anderen Religionen zu verstehen? Wo ist hier die Gerechtigkeit? Ist das gerecht, dass man solche Menschen durch den Dreck zieht? Weil ich den Fokus aufgeschlagen habe mit dem Titel Die Deutsche Islamisten AG, da bin ich fast geplatzt. Man hat genau die Menschen dort aufgeführt, die versuchen, die wirklich versuchen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Ja, sie sehen anders aus, sie haben lange Bärte, deren Frauen haben Kopftücher. Wo ist das Problem? Betrachtet man die eigenen Schriften, nur um diesmal anzuführen, dann frage ich, was steht in der Bibel über Jesus, über Isa, a.s. salam? Was steht über das Kopftuch in der Bibel? Was steht über Unzucht in der Bibel? Und so weiter und so fort. Was machen diese Menschen? Was haben diese Menschen eigentlich getan? Wie wollen diejenigen, die so schlecht über diese Menschen schreiben, wie wollen diejenigen eigentlich weiterleben? Ich meine gedanklich. Sind diese Menschen mal richtig befragt worden, die zum Islam aufrufen? Ist denen mal die Chance gegeben worden, sich selber richtig zu äußern? Hat man versucht, einen richtigen Dialog mit diesen Menschen auf die Beine zu stellen? Sie werden komplett abgeurteilt, als welche dargestellt, die Hass schüren, die sich vielleicht morgen in die Luft sprengen oder welche ausbilden, die sich in die Luft sprengen. Aber jetzt sage ich Ihnen mal eins, diese Menschen, und ich bin bei klarem Verstand, falls man mir versucht, das unterzujubeln, ja, kein Problem. Ich stelle mich jedem, der mich dazu befragen möchte. Ich kenne diese Menschen. Ich kenne auch Leute wie den Herrn Pierre Vogel schon seit einigen Jahren. Und es kann wohl nicht sein, dass ich draußen auf der Straße die Kriminalität bekämpfe und dann mit jemandem guten Kontakt habe, der Ambitionen hat, dass sich andere Leute in die Luft sprengen oder irgendetwas in dieser Richtung. Wo sind eure Beweise dafür? Meint ihr nicht, dass es ein Riesenunrecht ist, Menschen einfach so abzustempeln und zu verurteilen? Ich kenne wirklich fast alle Vorträge von ihm. Alles, was er sagt, bis jetzt hat er mir da aus der Seele gesprochen. Und alles das, was er gesagt hat, was er gelernt hat und was er verbreitet, ist das Spiegelbild der Gesellschaft heutzutage, was ich selber gesehen habe. So, möchte man mir jetzt auch irgendwas unterstellen? Wie gesagt, kein Problem. Ich habe meinen Namen genannt. Ich habe meinen Namen vorher genannt und man kennt mich auch. Ja? Sie können auch meine eigene Internetseite besuchen, www.alhikma.de. Gar kein Problem. Ich bin bekannt. Ich bin bekannt, was ich mache, was ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite und bekannt dafür, dass mein Umfeld auch nicht irgendwie terroristisch ist und bekannt dafür, dass ich versuche, nach der Wahrheit zu streben und die Wahrheit zu suchen und diese auch offenkundig darzulegen. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel von euch, die versuchen, diese Menschen durch den Kakao zu ziehen? Meint ihr, ihr kriegt das alle selber auf die Reihe? Ja? Dass die Kriminalität nachlässt, dass weniger Drogen konsumiert werden, dass weniger Überfälle gemacht werden und so weiter und so fort. Was ist eigentlich schlecht an uns, an den Muslimen? Dass wir es für abscheulich und verboten und dass es verboten ist, sich Pornografie anzugucken, dass es für uns verboten ist, Unzucht zu begehen, dass es verboten ist, ins Bordell zu gehen, dass es verboten ist, unsere Frauen zu betrügen und fremd zu gehen, dass es verboten ist, unsere Kinder schlecht zu behandeln, unsere Mütter, unsere Familien, dass es verboten ist, zu lügen, dass es verboten ist, Alkohol zu trinken, dass es verboten ist, Zinsen zu nehmen. Was ist schlecht an uns? Ist es jetzt auch schlecht, dass ein Kriminalbeamter Muslim ist und bei der Polizei? Ist das schlecht? Bin ich auch ein Terrorist? Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mal hören und auf gut Deutsch hängt es mir, und es verzeihen Sie mir, wenn ich das hier so sage, aber es hängt mir wahrlich aus dem Hals raus. Ich kann es nicht mal hören. Wo sind die Sozialarbeiter? Wo sind die Menschen, die im Land rumreisen und wirklich versuchen, ja, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten? Wo sind die Werte? Wo sind die Menschen, die heute noch diese Werte oder diesen Werten folgen oder etwas für diese Werte tun? Das sind Menschen wie Pierre Vogel, Abul Hussein, Abul Jamal, die so durch den Dreck gezogen werden. Das sind Menschen, die das versuchen. Warum geht man gezielt gegen diese Menschen vor und propagandiert einen solchen Müll? Warum lässt man diese Menschen nicht oder gibt diesen Menschen nicht die Gelegenheit, sich dazu zu äußern? Warum wird das so hinterrücks gemacht? Sachen, Dinge, die angeblich ermittelt wurden, die überhaupt keine Hand und Fuß haben. Und was ist mit den Muslimen los? Was ist mit den Vorständen oder einigen Vorständen in den Moscheen los? Was tut ihr eigentlich für die Jugendlichen? Was tut ihr eigentlich für die Umma? Außer Spenden zu nehmen. Was? Wieso zeigt ihr nicht mal Stärke und lässt diese Leute, die ich vorhin genannt habe, in den Moscheen reden? A'udhu billah und rada billah, was ist los? Diese Menschen haben kein Terror im Schilde. Und diese Menschen sind Exoten für mich. Exoten und wirklich Einzelkämpfer geworden. Wo seid ihr, Vorstände der Moscheen? Wo seid ihr? Ihr seht, dass es brennt. Ihr seht, dass man versucht, diesen Menschen etwas in die Schuhe zu schieben, was sie nie begangen haben. Es gibt gar keine Beweise dafür. Und ihr schließt noch eure Pforten? Ihr ladet sie aus, geschweige denn, ihr ladet sie nicht mal ein? Dass es mittlerweile so ist, dass sie draußen im Freien über Allah subhanahu wa ta'ala reden müssen? Dass sie kilometerweit fahren, um dann vor geschlossenen Türen zu stehen? Ist das Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ist das die Umma? Wo ist unser Mu'amala? Wo? Al-Islam al-Din al-Mu'amala, wo ist diese Tatsache? Und dann noch zu sagen, Menschen, die den Islam angenommen haben, / konvertiert, wie ich zum Beispiel, wir sind labil. Wir sind labil. Woher haben Sie diese These, diese ganze Sache? Was wollen Sie damit bezwecken? Wir sind labil? Mein Gegenargument, praktizierende Muslime, ich rede hier von Praktizierenden, nicht die Ahmed und Ismail heißen im Pass, sondern praktizierende Muslime, ja, sind alles andere für mich als labil. Und ich habe es auch in meiner Dienstzeit nicht gesehen, dass praktizierende Muslime klauen, dass praktizierende Muslime rauben, dass praktizierende Muslime lügen oder dass praktizierende Muslime Frauen vergewaltigen. Das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie erlebt. Oder dass praktizierende Muslime sich an Kinder vergreifen oder dass praktizierende Muslime alkoholsüchtig bzw. drogensüchtig sind oder diese Sachen gar verkaufen. Das habe ich noch nicht gesehen. Was ich damit klar darlegen möchte, unser Glaube ist, dass Menschen, die Gott, / Allah subhanahu wa ta'ala, fürchten, all diese genannten Dinge nicht tun. Und warum? Weil sie Gott fürchten. Und da sagen Sie mir doch mal, was ist an dieser Sache labil? Wer ist derjenige, der labil ist? Für mich ist das der der säuft, der Alkohol trinkt, der Drogen nimmt, der klaut, der raubt, der betrügt, etc., etc., etc. Aber nicht der praktizierende Muslim. Also kommen Sie da bitte mit einem anderen Argument, weil dieses Argument, und das sage ich auch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieses Argument ist kein Argument, weil wenn man mal richtig tief drüber nachdenkt, zieht es in keiner Richtung. Ich habe eine große Frage und die möchte ich, dass Sie sich die mal selber beantworten, und die Fakten liegen auf dem Tisch. Haben wir Muslime den Ersten Weltkrieg begangen? Haben wir Muslime den Zweiten Weltkrieg begangen? Haben wir Muslime Millionen von Menschen unterjocht, sprich die Kolonialherrschaften, hochgezogen, wobei mehrere Millionen Menschen unterjocht und getötet, ermordet wurden? Waren das wir Muslime? Und haben wir Muslime 6 Millionen Juden ermordet? Waren wir das? Und ich finde es eine Farce, eine Frechheit, dass man versucht, uns einen miesen Peter zuzuschieben, der überhaupt nicht in unsere Taschen gehört. In keinster Form. Wir Muslime, wir sind offen. Und so ist es auch mit denen, die sie so angreifen. Ein Pierre Vogel ist offen, ein Abul Hussein, ein Abu Jamal und andere Leute, die zum Islam aufrufen, sind bis jetzt immer offen gewesen. Ich habe es selber erlebt und die Sache ist nicht gelogen. Diese Menschen sind offen wie das größte Scheunentor. Diese Menschen, sie können sie ansprechen, sie können einen Dialog mit diesen haben. Nur das Problem ist, sie wollen keinen Dialog mit diesen Menschen. Und jetzt haben sie noch einen auf ihrer Liste, oder? Terror hat keine Religion. Ja? Und der Islam ist alles anders als eine terroristische Vereinigung. Und diese Leute und ich genauso, wir sind alles andere als Terroristen. Was wir wollen, ist ganz einfach: das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Wir glauben daran, dass wir was tun müssen dafür, dass ein besseres Zusammenleben gewährleistet wird. Und wir glauben daran, dass wir auch was dafür tun müssen, dass Leute, die sich Muslime nennen, aufhören, den Islam falsch zu leben und Straftaten zu begehen. Wir glauben daran. Und wir glauben auch daran, wenn man nicht Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, ihn alleine huldigt, dass man dafür in die Hölle kommt. Das ist unser Glaube und das ist unsere Art und Weise zu leben. Was aber in keinster Form etwas mit Terrorismus oder irgendetwas in dieser Richtung zu tun hat. Und deshalb diese Aufnahme, weil mir das im Herzen wehtut, wenn ich sehe, dass Menschen versuchen, gute Dinge zu tun für andere Menschen, dass diese dann so durch den Dreck gezogen werden. Das war alles, was ich derzeit zu sagen habe. Und denkt mal bitte drüber nach. Die Augen sind auf uns Muslime gerichtet. Und denkt immer daran, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Al-Islam din al-Mu'amala. Zeigt das auch. Zeigt denen, die so schlecht über uns reden, die so schlecht über eure Brüder im Islam bzw. über eure Geschwister im Islam reden, zeigt denen den wahren Islam. Seid ein gutes Beispiel und zeigt denen, was ihr gelernt habt aus Koran und Sunna, und folgt nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.